Truppe von 5 Antivirus-Programmen mit künstlicher Intelligenz haben Computerviren und kriminellen Hackern den Kampf angesagt. Die Computer Force. In der Innenwelt der Computer führt Rom das Kommando. Debug, sein Stellvertreter, besitzt die so wichtige Fähigkeit, kaputte Daten zu reparieren. Wie und was er zu reparieren hat, sagt ihm Deko Dar, der Professor der Computer Force. Er ist das Datenanalyseprogramm und verlässt sich ganz auf seine Logik. Der nächste im Bunde ist die Technik-Spezialsoftware Grid. Kaum ein Prozessor ist ihm zu kompliziert, um ihn unter seine Kontrolle zu bekommen. Für die Koordination und Information sorgt Micron, die allwissende Datenbank. Der Computerfreak Danny ist der einzige Mensch, der mit der Computer Force kommunizieren kann. Als Team kämpfen sie gemeinsam gegen die Computerkriminalität. Ihre Hauptfeinde sind die Glitches, eine üble Bande von Virusprogrammen, die von dem finsteren Hackerboss Mr. Masterbit programmiert wurden, um die Weltherrschaft über alle Computer der Welt zu erlangen. Hacker und Viren, aufgepasst! Wenn wir kommen, dann werdet ihr blass! Bitum, bitum, bald um bald! Ihr Datengauner, jetzt ist es soweit! Hier ist die Computer Force! Hier kommt die Computer Force! Mach den Antivirus-Laser bereit! Loop 453. Haben soeben Rollbahn verlassen. An welchem Gate sollen wir andocken? Gate B13. Das Leitfahrzeug ist gleich da. Over. Danke und over. Ach, Mensch, ist das heute wieder ein Nebel. Ich sehe die Maschinen kaum auf der Landebahn. Ach, übel, das geht schon fast die ganze Woche so. Soll ich dich ablösen? Lass mal. Eine übernehme ich noch. Hol dir lieber noch eine Tasse Kaffee. Das wird anstrengend. Mensch, bin ich froh. Ist meine letzte Schicht heute. Wird Zeit, dass ich in Urlaub gehe. Ab in die Sonne. Raus aus dieser Kälte. Bei mir ist noch lange hin. Willst du auch einen Kaffee? Na gut. Eine Tasse trinke ich noch. Hier Flug 1732. Bitten um Landeerlaubnis. Hier Tower. 1732 übernehme. Ihr kommt von den Seychellen, oder? Stimmt. Willkommen im tiefgefrorenen Deutschland. Schaltet bitte um auf Autopilot. Hier ist nur Nebel. Der Computer gibt euch die Landekoordinaten. Roger, Autopilot an. Landekoordinaten eingelesen. Alles klar. Noch 4 Minuten bis Bodenkontakt. Over. Wo bleibt bloß die 747? Die müsste schon längst auf dem Radar zu sehen sein. Flug 1732, bitte kommen. Hier Flug 1732. Wo bleibt ihr? Ich hab euch nicht auf der inneren Radarzone. Was? Das gibt's doch nicht! Wir haben trotz des Nebels schon Sichtkontakt zur Landebahn! Mein Rechner streikt! Was ist denn jetzt los? Flug 1732! 1732! Hallo! Erbitte Meldung! Kein Kontakt mehr. Ich verstehe das nicht. Oh. Was soll denn der Zeichentrickfilm auf dem Computermonitor? Das kann nicht wahr sein. Das gibt's einfach nicht! Ruhe, Ruhe, alles hier hören. Der Zentralrechner sowie das Flugsicherungssystem für das gesamte Bundesgebiet sind zusammengebrochen. Es gilt ab sofort Alarmstufe Rot. Ja, und was wird mit den Maschinen? Ohne den Kontrollcomputer fliegen die ja fast blind. Ja, dazu komme ich gleich. Der Katastrophenschutz ist alarmiert. Die Flughafenfeuerwehr ist auch schon bereit. Flugzeuge in direkter Nähe müssen wir mit dem alten Flugleitsystem auf die Pisten lotsen. Ohne Computer. Was? Wie sollen wir das machen bei diesem Flugaufkommen? In diesem Moment nehmen knapp 200 Maschinen Kurs auf uns. Die sind schon in der Luft. Die können nicht mehr umkehren. Und der Nebel erst. Oh! Auf dem Monitor. Das sind ja nur noch Flugbewegungen. Um Gottes Willen. Über uns sind unzählige Maschinen. Ganz ruhig, Leute. Der Computer spielt ein böses Katz-und-Maus-Spiel mit uns. Vergesst, was ihr auf den Monitoren seht. Wir müssen die Flugzeuge von Hand runterbekommen, so wie früher. Es stehen viele Menschenleben auf dem Spiel. Herr Schubert, wir lassen gerade den Notradar installieren. Sehr gut. Die Piloten müssen Warteschleifen fliegen, damit wir die Situation erstmal ordnen können. Hier Flug 2345 G2. Was ist denn da los bei euch? Der Funk geht wieder. Ja, und jetzt? Ohne Computer schaffen wir es nie, alle Maschinen herunterzubekommen. Da haben Sie recht. Die Programmierer versuchen, den Computer wieder in den Griff zu kriegen. Bis das geschehen ist, liegt es an Ihnen, Ihre Lotsenfähigkeiten von früher unter Beweis zu stellen. An die Arbeit, Leute! Herr Schubert, wir haben die Ursache gefunden. Es sind Computerviren. In diesem Umfang hat es das meines Wissens noch nie gegeben. Zeichentrickfilme auf den Monitoren? Wir müssen was unternehmen. Ohne Computer bekommen wir die Maschinen nicht vom Himmel. Wir haben schon alles versucht, die Viren mit Antivirusprogrammen aus dem System zu löschen. Nichts. Ich bin gerade dabei, unsere letzte Antivirus-Routine zu laden. Was ist nun? Ich weiß auch nicht. Die Drucker spielen verrückt. Die Drucker spielen einen Walzer. Ja, aber... Mein Gott, was passiert jetzt? Was ist das für ein Geräusch? Eure Bemühungen sind sinnlos. Wir haben euer System erobert und geben es nicht mehr her. Geht nach Hause und spielt mit den Computerspielen eurer Kinder. Da kommt mehr dabei raus. Und jetzt, goodbye. Die Computerwelt erschafft wird unser sein. Was war das denn? Das müssen die Viren gewesen sein. Ich weiß aber auch nicht. Das ist ja furchtbar. Versuchen Sie doch mal, Verbindung mit denen aufzunehmen. Wir müssen herausbekommen, was sie für Forderungen stellen. Fehlanzeige. Keine Reaktion. Chef? Chef! Jetzt sind auch die Flugbuchungs- und Abwicklungsprogramme ausgefallen. Unter anderem hat der Computer alle gespeicherten Flugtickets auf Flüge nach Hawaii umgebucht. Das gibt es doch nicht! Träum ich? Nein, Herr Schubert, Sie träumen nicht. Was sollen wir tun? Moment mal. Da fällt mir was ein. Vor einiger Zeit habe ich in der Zeitung von einem Jungen gelesen, der auf wundersame Weise eine große Datenverarbeitungsfirma vor einer Katastrophe bewahrt hat. Ein wahres Computergenie. Vielleicht sollten wir... Mensch, Stolle, wie ist sein Name? Wo wohnt er? Daniel... Ist der doch gleich. Beeilen Sie sich, es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Ha! Benke, genau. Daniel Benke, genannt Danny. Veranlassen Sie sofort, dass wir einen Kontakt zu dem Jungen bekommen. Er ist unsere letzte Chance. Oder sehen Sie einen anderen Ausweg, Stolle? Nein, ich sehe das auch so. Ich gehe rauf und lerne noch ein bisschen. Jetzt noch? Um 7:30? Ach, wir schreiben morgen in der ersten Stunde eine Englischarbeit. Gelernt hast du aber nicht viel. Oh, das reicht locker. Ich tue ja jetzt noch was. Na, bist du dir da sicher? In letzter Zeit habe ich dich eigentlich nur hinter deinem Computer gesehen. Keine Sorge, das wird schon. Dann spute dich mal. Ich mache mir Sorgen. Der Junge sitzt nur noch vor dem Bildschirm. Und dann diese Selbstgespräche. Ach, das wird schon wieder. Das sind solche Phasen. Mann, Vokabeln lernen ist so öde. Prosecution. Was war das denn nochmal? To foresee. Vorhersehen. Danny, Telefon! Kommst du? Ja, ich bin ja kein Eilzug. Ein Herr Schubert ist am Telefon. Er ist sehr aufgeregt. Hallo, hier Daniel Benke. Schubert, mein Name. Ich bin der Leiter der landesweiten Flugsicherung. Unser System ist zusammengebrochen. Ein ungemein brutaler Computervirus hat unsere gesamten Flugüberwachungscomputer außer Kraft gesetzt. Wenn nichts passiert, kommt es zu einer Katastrophe. Oh nein, das können nur die Glitches sein. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Nichts, nichts. Wie ist denn die momentane Lage? Über den Notfunk haben wir jetzt wieder Sprechverbindung mit den Piloten. Die Maschinen werden gerade eingewiesen, Warteschleifen zu fliegen. Und wie soll das weitergehen? Den Fliegern wird ja sicherlich der Sprit ausgehen. Wir versuchen sie nach dem alten Lotsenprinzip, also sozusagen von Hand auf die Landebahn zu bringen. Geht das denn? Ohne Computer dauert das ja viel zu lange. Richtig. Alle Maschinen können wir so nicht retten. Das ist genau der Punkt. Die Viren müssen aus dem System entfernt werden, damit das Flugleitsystem wieder die Koordination übernimmt. Schaffen wir das nicht, dann... Ich verstehe, aber was... Danny, du bist der Einzige, der all den Passagieren das Leben retten kann. Ich weiß nicht. Ein Hubschrauber wird jede Sekunde bei dir ankommen und dich zu uns in die Rechenzentrale bringen. Aber... Es bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Bis gleich. Danke. Ja, aber... Was ist los? Keine Zeit, das erkläre ich euch später. Danny! Schnell, die Computerforce! Na so, der Alarm ist raus. Mensch, wo bleiben die denn? Danny, hier sind wir. Was gibt's? Die Hacker haben schon wieder die Glitches losgeschickt. Die machen sich im Flugsicherungssystem zu schaffen. Und was das bedeutet, brauche ich ja nicht zu erklären. Das ist ja furchtbar. Das kannst du laut sagen. Die holen mich gleich mit einem Hubschrauber ab. Warum lädst du dich nicht mit dem Körperscanner in den Computer? Dann sind wir viel schneller in deren Rechenzentrale. Dort brauchst du dich nur zurückverwandeln. Na hör mal, wie soll ich das denn erklären, wenn ich in der Flugsicherungszentrale plötzlich so einfach im Raum stehe? Du hast recht. Das geht nicht. Ah, der Hubschrauber ist da. Los, ihr düst über das Postnetz in den Computer der Flugsicherung. Geht klar. Vielleicht können wir ja das Schlimmste vermeiden. Vergiss nicht den Körperscanner und die Diskette mit deinen Körpermolekulardaten. Vielleicht brauchen wir dich ja im Computer. Keine Sorge, ich hab schon alles eingepackt. Also bis gleich. Ich ruf euch dann, wenn ich alleine mit einem der PCs bin. Over. Was ist das denn für ein Lärm? Ich werde mit einem Hubschrauber abgeholt. Man braucht mal wieder meine Hilfe. Tschüss. Wann bist du zurück? Weiß nicht. Macht euch keine Sorgen. Seit er dieser Firma Data Control geholfen hat, passieren die seltsamsten Dinge. Er hat halt tolle Computerfähigkeiten. Er kann denen helfen. Ich weiß nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl. Du bist Danny? Ja, stimmt was nicht? Doch, aber ich dachte, du wärst älter. Wo liegt Ihr Problem? Man hat ja viel von dir gehört, aber... Wir müssen uns beeilen. Richtig. Wie wollen wir vorgehen? Ich brauche ein Terminal mit Zugriff auf alle Bereiche der Flugsicherung. Das haben wir schon vorbereitet. Wir sind gleich da. Hier drüben ist es. Wie lange habe ich Zeit? In circa 50 Minuten wird den ersten Maschinen der Treibstoff ausgehen. Oh, das ist aber verdammt knapp. Das System muss aber schon viel früher wieder laufen. Es können ja nicht alle Maschinen gleichzeitig landen. Danny, entschuldige wegen meiner Bemerkung vorhin. Schon in Ordnung. Meine einzige Bedingung ist, dass Sie mich in diesem Raum hier alleine lassen. Na ja, das habe ich schon in der Zeitung gelesen. Sehr geheimnisvoll. Das hat seine Gründe, bitte verstehen Sie das. Also, wenn es nicht anders geht, also dann viel Glück und beeil dich. So, schauen wir mal nach, was los ist. Rom, hörst du mich? Meldet euch! Die müssten doch schon längst hier sein. Hoffentlich haben die Glitches sie nicht erwischt. Das wäre furchtbar. Alleine kann ich nichts gegen die Viren ausrichten. Rom, bitte melden! Sie sind nicht im System. Was mache ich nur? Moment mal. Die Hacker und die Glitches wissen von der Computerforce. Und wohl auch von mir. Wenn die Glitches nun den Zugang zum Rechensystem der Flugsicherung versperrt haben. Das muss es sein! Die haben der Computerforce den Weg versperrt! Mist! Jetzt muss ich zu einem Rechner, der nicht zum Netz der Flugsicherung gehört. Was ist los? Gibt es ein Problem? Ja, Herr Stolle, kann man so sagen. Ich brauche einen Rechner, der über Modem an das Postnetz angeschlossen ist, aber nicht zum System der Flugsicherung gehört. verstehe nicht. Schnell, ich brauche einen PC, der nicht von den Viren befallen ist. Puh, die Terminals hier sind eigentlich alle an unseren Zentralrechner angeschlossen. Hier wird es doch irgendwo einen PC geben, der... Ich hab's! Es gibt doch sicherlich eine Bank hier im Flughafengebäude, oder? Schon, aber die hat schon längst geschlossen. Ach, welche Geschäfte hier haben noch Computer, die ans Postnetz angeschlossen sind? Ha, die Autovermietung in der Eingangshalle, die hat bestimmt noch offen. Stimmt, die Computer von denen hängen auch nicht an unserem Netz. Schnell, wo müssen wir lang? Komm, mir nach. Liebe Fluggäste, aus technischen Gründen wird die Abfertigung und der Flugverkehr noch einige Zeit unterbrochen sein. Wir danken für Ihr Verständnis. Jetzt sitzen wir hier schon seit einer Stunde und nichts geht voran. Was da nur los ist? Vielleicht hat das was mit dem Nebel zu tun. Das glaube ich nicht. Wieso ist denn mein Flug einfach nach Hawaii umgebucht worden? Ich glaube eher, die haben Probleme mit ihren Computern. Das könnte sein. Vorhin am Schalter haben die Drucker verrückt gespielt. Dann war wohl auch der Zeichentrickfilm auf den Informationsbildschirmen keine Absicht. Ich hab mich schon gewundert. Machen Sie bitte Platz. Gehen Sie doch zur Seite. Mensch, ist das voll hier. Da sind wir. Guten Abend, Herr Schubert. Was kann ich für Sie tun? Wir müssen an Ihren PC. Wieso das denn? Das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Naja, da haben Sie aber Glück. Wir wollten gerade gehen. Haben Sie dort hinten in Ihrem Büro auch einen Computer stehen? Natürlich. Können Sie bitte die Tür schließen und mich eine Sekunde allein lassen? Ich muss nur ein wichtiges Programm abrufen. Aber ich verstehe nicht. Wir auch nicht. Kommen Sie. Kann der Junge überhaupt damit umgehen? So, schnell den Alarmcode. Los doch, meldet euch. Das darf nicht wahr sein. Die reagieren nicht. Rom, bitte melden. Computer Force, bitte kommen. Mist, die Glitches wären Sie doch nicht... Danny, hier sind wir. Oh, endlich. Ich dachte schon, die hätten euch erwischt. Nein, nein. Du hattest recht. Es sind tatsächlich die Glitches. Sie haben den Zugang zum Flugsicherungssystem blockiert. So können sie ungestört die Daten und Programme manipulieren. Du weißt, was das heißt, oder? Nein, was meinst du? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss euch hier auf Diskette abspeichern und dann an einem der Flugsicherungsterminals in das Lotsensystem einladen. Danny, das kommt nicht in Frage. Auf Diskette lassen wir uns nicht abspeichern. Du weißt, wenn da was schief geht, sind wir verloren. Rom, das ist mir klar, aber ihr habt mich auch überredet, dass ich mich damals von euch in den Rechner hab einlesen lassen. Und im Computer bei der Data Control wäre ich um ein Haar gelöscht worden. Ja, du hast recht. Wagen wir es. Um auf die Diskette zu passen, müssen wir uns aber zuerst in Speicherdaten verwandeln. Gut. Gebt mir über den Bildschirm Bescheid, wenn ihr soweit seid. Danny, pass gut auf die Diskette auf, hörst du? Ja, ja, jetzt macht schon. Okay. So. Alles klar? Ja, jetzt aber schnell zurück in die Rechenzentrale. Ja, gut. Herr Schubert, gut, dass Sie da sind. Die Zeit rennt uns davon. Was glauben Sie, wann der Computer wieder funktioniert? Danny, was meinst du? Schwer zu sagen, ich weiß es auch nicht. In einer halben Stunde muss die Flugsicherungssoftware wieder laufen, sonst... Ich mach's so schnell es geht. Ob wir uns auf den Jungen verlassen können? Wir haben ja keine andere Wahl. So, dann wollen wir sie mal wieder laden. Rom, hörst du mich? Ja, wir sind wieder aktiv. Hat doch einwandfrei funktioniert. Ja, ja, ist aber nicht das Gelbe vom Ei, auf diesen Magnetscheiben eingefroren zu sein. Habt euch nicht so. Rom, ihr teilt euch am besten auf. Geht in Ordnung. Wir melden uns sofort, wenn wir etwas herausgefunden haben. Aber bitte äußerste Wachsamkeit. Die Glitches denken zwar, dass ihr nicht in das System rein könnt, aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Keine Sorge. Over. Meine Koordinationsdaten sagen mir, dass das zentrale Flugraumüberwachungssystem mit all seinen Programmen sehr weit verzweigt ist. Jai, schaut euch mal um. All diese kaputten Daten hier. Das alles zu reparieren kostet uns mehr Zeit, als wir haben. Dekodar, wie viel Zeit haben wir noch exakt bis zum Absturz der ersten Maschine? Beim nächsten Signalton verbleiben noch genau 21 Minuten und 53 Sekunden. Also, keine Zeit verloren. Decoder und Debug, ihr versucht die Lotsen- und Kontrollsoftware zu reparieren. Wir anderen machen uns auf die Suche nach Megahertz und seinen Nieslingen. Einverstanden. Wir bleiben in Kontakt. Da vorne ist es. Debug, ich habe kein gutes Gefühl. Meine Statistik sagt mir, dass wir den Glitches schon längst begegnet sein müssten. Du und deine Statistik immer. Sieh mal hier, Decoder. Die Daten sind so programmiert, dass die Hacker das System aus der Ferne kontrollieren können. Vielleicht haben sie sich schon aus dem Staub gemacht. Möglicherweise hast du recht. Aber meine Logik sagt mir, dass wir bei dem brutalen Charakter der Viren mit allem rechnen müssen. Deine Logik trügt dich nicht. Nur hilft sie dir jetzt auch nichts mehr. Es ist aus mit euch, ist es ja wohl. Endlich können wir das Reparaturteam der Computer Force ausschalten. Mach's gut, Decoder. Auch wenn du mit deiner Statistik und all den Zahlen manchmal übertrieben hast. Keine Sorge. So leicht machen wir es euch nicht. Erst einmal werdet ihr eingefroren. Null und Minus legt sie lahm. Ja, so, das hätten wir. Wo sollen wir sie hintransportieren? Ich würde sagen, wir lassen sie einfach hier und machen uns auf der, die, das, die Suche nach dem Rest der Computer Force. Später bringen wir sie in unseren Heimatrechner. Mr. Masterbit kann sie dann von seinen Helfern analysieren lassen. Da hat Index recht. Ha! Und so wissen wir alles über das beste Antivirus-Programm der Welt. Dann steht uns nichts und niemand mehr im Weg. Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ich fang da gerade eine Nachricht von der Computer Force auf. Und? Kann ich nicht verstehen. Moment, ich schalte auf Dekodierung um. Dann können wir mithören. Debug, Decoder, meldet euch endlich. Was ist los? Der Chef der Computer Force. Die suchen ihre Leute. Minos, kannst du orten, wo die sich gerade befinden? Leider nein. Die haben zu ausgetüftelte Tarnroutinen. Ich habe eine Idee, hab ich. Async, du als ausgebuffter Fallensteller kannst doch sicher die Stimme von diesem Debug simulieren. Erzähle einfach, dass sie uns deaktiviert haben und bei der Reparatur der Flugsicherungssoftware Hilfe brauchen. Das ist eine raffinierte Falle. Die könnte auch meiner künstlichen Intelligenz entsprungen sein. Ruhe jetzt! Async, versuch sie anzulocken. Moment, erstmal muss ich das mit der Stimme probieren. Hier, Debug. Rom, bitte melden. Das ist schon sehr gut so, sehr gut. Nur etwas langsamer. In Ordnung. Ich gehe gleich auf Übertragung. Also. Hier, Debug. Rom, bitte kommen. Hier, Rom. Warum habt ihr nicht geantwortet? Das ging nicht. Wir wurden von den Glitches überfallen. Was? Seid ihr in Ordnung? Bei uns ist alles klar. Wir konnten sie überwältigen. Deko da hat ihnen eine geniale Falle gestellt. Toll. Wo seid ihr? Im Programmsektor 17.2 Flugkoordination. Kommt und helft uns bei der Reparatur. Alles klar. Wir sind gleich da. Over. Essig, das war erste Gigasahne. Jetzt aber schnell. Wir müssen uns verstecken. Wenn sie kommen, überfallen wir sie einfach. Die sind ja nur noch zu dritt und denken, wir sind im Eimer. Ha, endlich haben wir sie in der Zange. Na, kommen sie. Das hier ist Sektor 17-2. Hier müssten sie sein. Keine Spur von ihnen. Seltsam. Hier stimmt was nicht. Mein Alarmsystem sagt... Das sagt gleich nichts mehr. Ergebt euch! Danny, hier rum! Sind überfallen! So, die hätten wir auch. Endlich sind wir sie los. Was wollt ihr mir sagen? Wir sind über... Über was? Wenn die Verbindung abgebrochen ist, muss ihnen was passiert sein. Überfallen. Genau, oder überwältigt. Ja, was ist denn? Beeil dich! Den Flugzeugen geht der Treibstoff aus. Ja, doch, ich tue mein Bestes. Ich muss in den Computer. Gut so. Der Körperscanner ist angeschlossen. Noch die Daten meiner Körpermolekulargraphie laden. Und los! Als erstes ist die Lotsensoftware zu reparieren. Wo muss ich nur lang? Probier es mal hier. Oh nein, da vorne sind die Glitches. Und genau an der Lotsensoftware. Das ist zu gefährlich, da kann ich nicht hin. Aber Moment, was? Mensch, das ist ja die Computerforce. Nur irgendwie gelähmt. Ein Sperrcode. Den muss ich knacken. Psst, mach leise, die Glitches sind in der Nähe. Wie hast du das denn schon wieder hingekriegt? Ist ja spitze. Red nicht so viel, hilf mir lieber, die anderen zu befreien. Schnell! Wir müssen die Glitches überwältigen. Uns bleibt fast keine Zeit mehr. Ha, die fühlen sich bei ihrer Arbeit vollkommen ungestört. Das müssen wir ausnützen. Danny, versteck dich da hinten. Da kannst du aber drauf wetten. Auf sie! Wo kommen die denn her? Schnell! Schutzschilder aktivieren! Zu spät, Megahirt! Jetzt haben eure Streiche ein Ende. Los, Leute! Klebt sie an die Datenblöcke dort! Alles abhauen. Nichts da. Da, nehmt das. Vorsicht, komm zur Seite. Danke, Danny. Bleib in Deckung. Die hauen ab. Hinterher. Hier geht's nicht weiter. Die haben uns. Du Memme. Weichwer. Bleib hier und steh dein Programm. Achtung, Leute, da können Sie nicht mehr raus. Was hätten wir? Nicht ganz. 5 minus 4 macht 1. Wie? Wir haben nicht alle deaktiviert. Einer ist entkommen, und zwar Minus. Puh, das ist ja wie ein Albtraum. Danny, einer der Glitches, dieser Minus ist entkommen. Nicht schon wieder. Ihr müsst ihn verfolgen. Er darf nicht zu den Hackern gelangen. Übrigens, ihr Boss heißt Mr. Masterbit. Das habe ich mitbekommen, als wir gefangen waren. Ah, gut. Jetzt wissen wir wenigstens, wie er sich nennt. Das ist alles schön und gut, aber wir haben hier ein Problem zu lösen. Ich schlage Folgendes vor. Decodown Debug, ihr repariert das Flugsicherungsprogramm. Ich verwandle mich wieder und der Rest macht sich auf die Suche nach Minus. Darf ich euch darauf hinweisen, dass uns nur noch knapp 5 Minuten bleiben? Dann aber nichts wie los! Hörst du mich? Ja, Debug, ich habe mich gerade wieder zurückverwandelt. Was gibt's? Decoder und ich haben versucht, das Programm wieder zusammenzuflicken. Es geht nicht, die Daten sind so verquer, wir können das nicht reparieren. Mist! Schnell, räumt er wenigstens ein bisschen auf. Ich rufe die Programmierer. Hoffentlich haben die von dem Programm eine Sicherheitskopie gemacht, damit wir es laden können. Also bis dann. Ja, bis gleich. Herr Schubert! Herr Schubert! Herr Schubert! Ich bin ja schon da! Hast du es geschafft, Danny? Fast. Wo ist der Stolle? Herr Stolle! Herr Stolle! Ja? Ich habe fast alle Viren beseitigen können. Großartig. Aber noch sind wir da nicht durch. Die Viren haben das gesamte Flugsicherungsprogramm zerstört. Ich hoffe, Sie haben eine Sicherheitskopie davon. Natürlich. Aber ob wir das noch schaffen, bevor die Flugzeuge abstürzen? Machen Sie schon! Bin gleich wieder da. Wir konnten schon über die Hälfte der Maschinen per Hand auf den Boden bringen. Aber das Flugaufkommen ist einfach zu hoch für diese Vorgehensweise. Ohne Computer... Bis wann muss das System wieder laufen, damit Sie die Situation unter Kontrolle bekommen? Spätestens 2 Minuten, sonst ist es zu spät. Hier, die Wechselplatte mit den Daten. Schnell laden wir das Programm. Wie hast du das nur geschafft, die Viren zu löschen? Das ist doch jetzt völlig unwichtig, Herr Stolle. Machen Sie schon. So, geladen. Jetzt müssen wir es noch initialisieren. Ich habe das Startprogramm schon aufgerufen. Wie viel Zeit noch? Das System muss in genau 11 Sekunden laufen. Ach schon, du lahmes Programm. Los doch! Noch 4 Sekunden! Geh an! Oh, das Programm läuft. In der Lotsenzentrale können die Männer wieder auf den Computer umschalten. Das war aber reichlich knapp. Toll, Junge. Herr Stolle, geben Sie das durch und dann ab in den Lotsenraum. Danny, du bist unser Retter. Ach, ist doch halb so wild. Hör sich einer den Jungen an. Herr Schubert, der Spuk ist gleich zu Ende. Reicht den Piloten das Kerosin? Ja, wir bekommen das ganz knapp hin. Also, Danny, dann erzähl doch mal... Mayday, Mayday. Oh. Hier Flug 41-2, müssen notlanden. Unser Treibstoffablassventil hat sich geöffnet. Das Kerosin wird abgeworfen. Kriegen das Notventil nicht mehr zu. In 4 Minuten ist der Tank leer. Eine Notlandung bei dem Nebel? Die Maschine befindet sich über bewohntem Gebiet. Das gibt unzählige Tote. Schnell, lassen Sie mich an einen der Terminals. Zur Seite. So, die Flugsicherung arbeitet wieder. Das hat Danny aber gerade noch hingebogen. Ja, der Junge ist echt eine Klasse für sich. Wenn wir ihn nicht hätten... Von Minus aber keine Spur. Leute, da kommt eine Alarmmeldung von Danny. Ah. Er benutzt den Code. Was? Alarm? Keinen Sprechkontakt, bin im Lotsenraum. Flug 412 geht der Sprit aus, weil Treibstoffablassventil offen. Sofort in Bordcomputer funken und Notlandung übernehmen. Oh nein, ich dachte, jetzt wäre endlich Ruhe. Da stehen Menschenleben auf dem Spiel. Nichts wie zum Funkübertrager. So, wir sind im Bordcomputer der Maschine. Aha, ein Jumbo. Ein Jumbo? Um genau zu sein, eine 747-400. 368 Sitzplätze. Die Checkliste besagt, dass alle Sitzplätze belegt sind. Schnell, Grid, du übernimmst den Bordcomputer und erstellst mit Micron die bestmöglichen Daten für eine Notlandung. Geht klar! Wir anderen suchen den Grund, warum der Treibstoff ausläuft. Los zu den Kontrollprogrammen! Ja. Captain, ich bekomme das Ventil einfach nicht zu. Sie müssen es schaffen, sonst setzen wir in 3 Minuten auf dem Trocknen. Es geht nicht. So, bevor ich mich zu Mr. Masterbit zurückfunke, lasse ich wenigstens noch diesen Jumbo abstürzen. Yeah. Als ehemaliges Flugsimulationsprogramm bin ich das den anderen als Rache schuldig. So, gleich ist der restliche Treibstoff raus und dann gute Nacht. Was ist denn da vorne los? Das ist Minus. Ah, hier ist er also. Er will das Flugzeug abstürzen lassen. Die Hacker haben ihn aus einem fantastischen Flugsimulationsprogramm erstellt. Fantastisch nennst du das? Ich sagte, das Simulationsprogramm war fantastisch. Was sie aus ihm gemacht haben, ist ein Virus so finster wie ein... Ja, ja, genug jetzt. Machen wir einen Strich unter die Rechnung. Los! Jetzt haben wir dich, Bursche. Keinen Schritt weiter! Oder ich schalte die Triebwerke aus und leite einen Sturzflug ein. Oh. Jawohl. Ach, verschwindet. Oder alle Passagiere werden getötet. Das kannst du nicht tun. Weg da vom Funksender. Ich zähle bis 3. 1, 2. Macht Platz. Lasst ihn durch. So ist es brav. Also dann, auf bald. Tschüss. Er hat sich zum Boden gefunkt. Jetzt ist er schon wieder entkommen. Egal, retten wir die Maschine. Schnell, Deko da. Übernimm die Kontrollsequenzen und schließ das Ventil. So, das Ventil ist geschlossen. Los, zu Grid und Mikron. Die brauchen unsere Hilfe. Captain, das Ventil ist zu. Puh. Aber es reicht trotzdem nicht bis zum Flughafen. Geben Sie das dem Tower durch. In Ordnung. Jetzt habe ich den Autopiloten endlich unter meiner Kontrolle. Wieso ging das nur nicht schneller? Das Ventil ist jetzt auch geschlossen. Da seid ihr endlich. Was war los? Das haben wir hier alles diesem Minus zu verdanken. Habt ihr ihn geschnappt? Er ist leider entkommen. Er hat uns erpresst. Er wollte die Maschine abstürzen lassen. Ach, deswegen konnte ich den Autopilot auch nicht kontrollieren. Habt ihr einen Plan? Der Treibstoff reicht nur noch für 2 Flugminuten. Und zum Flughafen sind es aber mindestens noch 10. Eine Notlandung in dieser Region hätte schlimme Folgen. Alles Wohngegend. Was nun? Meine Datenbank sagt mir, dass wir uns über einer Autobahn befinden. Du willst doch nicht etwa, dass ich da lande. Die ganzen Autos. Die Autobahn ist gesperrt, weil dort gebaut wird. Aber woher soll Grit wissen, wo gebaut wird? Dieses Teilstück ist fast fertig. Das heißt, ich muss nach der Landung schnell abbremsen. Genau, so ist es. Das ist unsere einzige Chance. Grit, Mikron, leg los! Okay, Mikron, gib mir die Radar- und Leitdaten. Ich bin soweit. So, hier sind sie. So, dann nehme ich dem Piloten mal die Steuerung ab. Der wird sich wundern. Wir sollten ihn beruhigen. Hä? Was ist denn nun schon wieder los? Ich habe keine Kontrolle mehr über die Lenkung. Was? Wir fliegen eine saubere Schleife, aber der Autopilot ist nicht an. Gibt Signal, dass sich die Passagiere anschnallen. Schau, da auf dem Monitor. Keine Panik? Zurücklehnen und entspannen? Schnell, gib das dem Tower durch. Ich bin noch wahnsinnig. Hier 42-1. Haben die Kontrolle über Steuerung verloren. Wir werden irgendwie von fremder Hand gesteuert. Bitte komm. Verstehe. Einen Moment bitte. Wir wissen auch nicht, was da los ist. Der Funk ist abgebrochen. Oh nein, wir gehen in Sinkflug. Was soll das werden? Jetzt sind wir auf Landeanflug. Es gibt eine Katastrophe. Hier ist alles Wohngebiet. Noch 50 Meter bis zum Boden. Und der Nebel. Um Gottes Willen, gleich schlagen wir auf. Moment. Das Fahrwerk wird ausgefahren. Das ist doch... Achtung, Achtung. Gleich setzen wir auf. Kannst du was erkennen? Na, schaut aus wie eine Autobahn. Halt dich fest! Bremsen! Da vorne, die Funkwand! Es geht nicht, wir haben keine Kontrolle! Wir stehen. Das gibt es doch nicht. Wir sind auf einem leeren Autobahnteilstück gelandet. Das ist ein Wunder. 42-1, bitte melden. 42-1, bitte kommen. Hier 421. Der Funkverkehr war plötzlich unterbrochen und Sie waren vom Radar verschwunden. Wir haben schon das Schlimmste vermutet. Die Maschine ist auf einem leeren Autobahnstück gelandet. Aber bitte fragen Sie mich nicht wie. Das ist reine Zauberei. Wir schicken Busse und Personal, damit die Passagiere versorgt sind. Over. Okay, danke und over. Da soll einer mal schlau draus werden. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Genauer gesagt, verblieben noch 2,45 Meter bis zu der Betonwand. Meine Statistik sagt... Behalt sie für dich, Professor. Jetzt will ich von Zahlen und Zeitangaben nichts mehr hören. Vorerst. Funken wir uns nach Hause. Danny wird sich sicher bei uns melden, wenn er wieder daheim ist. Er wird neugierig sein, wie wir das geschafft haben. Wir freuen uns alle über deine tolle Leistung. Das freut mich auch sehr, aber ich müsste jetzt eigentlich auf dem schnellsten Weg nach Hause. Es ist kurz vor Mitternacht. Für solch eine große Leistung ist das doch keine Uhrzeit, oder? Da haben Sie schon recht, aber ich muss morgen um 8 Uhr eine Englischarbeit schreiben. Hört sich einer diesen Jungen an.